FM4. Unlimited. Sages, der ist gerade da mit einer neuen EP, kommt aus Los Angeles. Was sagt er von sich? Er spricht oder schreibt von sich, dass er ein Certified Overthinker ist. Er macht Musik über das Chaos in seinem Kopf. Und hier wurde das Chaos von Sages allerdings geremixed von Sophia Cortesis. Kein neuer Name hier in dieser Sendung, aber immer wieder gerne mit neuer Musik hier gespielt. Sages mit Opening im Sophia Cortesis Remix. Weiter geht's jetzt hier mit der zwei Tracks von der neuen Daphne-Platte, die den Namen Butterfly trägt. Daphne aka Caribou, you know it. Ich bin Fan, er erwischt eine eigene Mischung. Immer so, dass Perfektion nicht fad wird, muss man echt sagen. Die neue Platte, also eine Empfehlung von Daphne, zweimal zum anderen hier im Radio. Zuerst Waiting So Long und dann Sad Piano House. Without you, so.